Es war einmal ein Müller, der war sehr arm. Aber er hatte eine schöne Tochter. Als er eines Tages mit seinem Esel Getreide holte, begegnete ihm der König hoch zu Pferde und sprach ihn an. Um sich wichtig zu machen und ein bisschen Ansehen zu gewinnen, sagte der Müller zum König: Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Stroh zu Gold? Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, Müller. Wenn deine Tochter wirklich so geschickt ist, wie du sagst, so bringe sie morgen in mein Schloss. Da will ich sie auf die Probe stellen. Gleich am nächsten Morgen brachte der Müller seine schöne Tochter ins Schloss. Und der König führte sie sogleich in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag. Schöne Müllers Tochter, hier hast du ein Spinnrad und Spulen zum Spinnen. Mach dich gleich an die Arbeit, und wenn du bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben. Ich schließe die Kammertür selbst zu, dann bist du allein und niemand kann dich stören. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen könnte. Ach, was soll ich nur anfangen, ich arme Eingesperrte? Wohl kann ich Flachs spinnen, aber Getreide zu Gold? Und niemand ist da, der mir hilft. Ist da jemand? Hallo? Da. Die Tür ist ja aufgesprungen und eine kleine rote Zipfelmütze guckt durch den Spalt. Hallo? Wer ist da? Ich bin's. Guten Tag, schöne Maid. Warum weinst du so sehr? Soll ich nicht weinen? Der König verlangt, dass ich dieses Stroh zu Gold spinne. Und ich verstehe doch gar nichts davon. Oh, du verstehst nichts davon? Wie solltest du? Das kann nämlich nur ich. Jawohl, nur ich. Was gibst du mir, wenn ich es dir zu Gold spinne? Meine Halskette hier. Gut, mir recht. Gib sie mir, so spinn ich's dir. Ich setze mich gleich vor Spinnrad. Schnurr, schnurr, schnurr, Rädchen laufe, Haspe spinne das Stroh zu goldenen Fäden, schnurr, schnurr, schnurr, noch dreimal gezogen und die Spule ist voll. Oh, wirklich, die Spule ist voll von reinstem Gold. Nur schnell, schöne Maid, steck mir eine neue Spule auf und schnurr, schnurr, schnurr. Rädchen laufe, Haspel spinne das Stroh zu goldenem Faden. Schnurr, schnurr, schnurr. Noch dreimal gezogen und die zweite Spule ist voll. Und so ging es fort bis zum Morgen. Als die Sonne über die Schlosszinnen guckte, war die letzte Spule voll von glänzendem Gold und alles Stroh war versponnen und das Männchen verschwunden. Bald darauf trat der König in die Kammer. Geblendet stand er vor all dem Glanz und freute sich. Aber sein Herz wurde noch gieriger. Wie ist das möglich? Das ganze Stroh zum reinsten, feinsten Gold versponnen. Oh, davon muss ich mehr haben. Viel, viel mehr. Höre, schöne Müllers Tochter. Hast du dieses vermocht, so wirst du auch noch viel mehr können. Nebenan ist eine noch viel größere Kammer voll Stroh. Das sollst du mir auch noch zu Gold spinnen. Ich komme morgen früh beim ersten Strahl der Sonne wieder. Wenn du bis dahin das Stroh nicht zu Gold versponnen hast, musst du sterben. Und der König führte sie in die viel größere Kammer, gab ihr Spinnrad und Spulen, schloss die Tür selbst zu und ließ sie allein. Da saß nun die arme Müllers Tochter vor dem großen, großen Haufen Stroh. Sie war ganz verzweifelt und wusste sich keinen Rat und weinte bitterlich. Da ging wiederum ganz leise die Tür auf und das kleine Männchen mit der roten Zipfelmütze guckte herein. Guten Tag, schöne Maid. Warum weinst du so bitterlich? Ich soll diesen riesigen Haufen Stroh zu Gold verspinnen und verstehe nichts davon. Das Stroh bleibt Stroh. Ja. Nur du kannst es, kleines Männchen. Oh, oh, oh, oh. Jawohl, nur ich. Ja. Was gibst du mir, wenn ich dir noch einmal das Stroh zu Gold spinne? Meinen Ring am Finger. Gut, mir recht. Gib ihn mir, so spinne ich's dir. Ich setz mich gleich ans Spinnrad. Schnurr, schnurr, schnurr, Rädchen, laufe, Haspel, spinne, das Stroh zu goldenem Faden, schnurr, schnurr, schnurr, noch dreimal gezogen und die Schnur ist voll. Das Rädchen schnurrte und schnurrte und schnurrte und bis zum nächsten Morgen hatte das winzige Männchen das ganze Stroh in der Kammer zu Gold versponnen und war verschwunden. Als der König mit dem ersten Sonnenstrahl in die Kammer trat, stand er wieder wie geblendet vor all dem Glanz und freute sich. Aber sein Herz wurde nur noch goldgieriger. Davon muss ich mehr haben. Gold. Gold. Viel, viel mehr. Höre, schöne Müllerstochter. Ich bin erfreut, aber ich bringe dich in eine noch viel größere Kammer voller Stroh. Dieses sollst du mir noch bis morgen in der Frühe zu Gold verspinnen. Sonst musst du sterben. Gelingt es dir aber, so sollst du meine Gemahlin werden und Königin sein. Wenn's auch eine Müllerstochter ist, eine reichere Frau finde ich auf der ganzen Welt nicht. Als die schöne Müllerstochter nun wieder so ganz allein und voll Angst vor dem riesigen Haufen Stroh saß und verzweifelt weinte, ging zum dritten Mal leise die Tür auf und das kleine Männchen mit der roten Zipfelmütze guckte herein. Guten Tag, schöne Maid. Ich weiß jetzt schon, warum du so verzweifelt weinst. Was gibst du mir, wenn ich dir nur ein drittes Mal helfe und diesen unverschämt riesigen Haufen Stroh zu Gold verspinne? Hm? Ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte. So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind. Das kann ich nicht, das wäre unrecht, liebes Mensch. So musst du morgen sterben, schöne Maid. Überleg es dir schnell. Gleich bin ich verschwunden. So will ich's dir versprechen in meiner Not. Recht so. Aber vergiss dein Versprechen auch nicht, wenn du Königin bist. Versprochen ist versprochen. Du gibst dein erstes Kind mir und ich spinn das Stroh zu Gold hier. Ich setz mich gleich ans Spinnrädchen. Und das Rädchen schnurrte und schnurrte und schnurrte. Bis zum nächsten Morgen hatte das winzige Männchen alles bis aufs letzte Helmchen zu Gold versponnen und war verschwunden. Da kam auch schon der König und sein Herz lachte beim Anblick des funkelnden Goldes. Ich danke dir, schöne Müllerstochter. Wir wollen Hochzeit feiern. Du sollst meine Königin sein. Über ein Jahr brachte die Königin ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen mit der roten Zipfelmütze. Wie erschrak sie, als es plötzlich in ihre Kammer schlüpfte. Frau Königin, nun gib mir, was du mir versprochen hast. Gib mir das Kind, es gehört mir. Aber das ist doch mein Kind. Bitte lass es mir. Ich schenke auch all meinen Schmuck, meine schönen Kleider, Brillanten und Edelsteine. Aber bitte lass mir mein Kind. Das Kind ist mir mehr wert als alle Schätze der Welt. Und versprochen ist versprochen. Ihr hattet doch damals Erbarmen mit mir, liebes Männchen. Ich mag ohne das Kind nicht mehr leben. Weil du gar so bitterlich weinst, will ich dir 3 Tage Zeit lassen. Und wenn du bis dahin meinen Namen weißt, sollst du dein Kind behalten. Ich komme an 3 Abenden wieder hintereinander. Nun sann die Königin die ganze Nacht und den ganzen Tag über alle Namen nach, die sie jemals gehört hatte, und sie schickte einen Boten über Land, der sollte sich weit und breit erkundigen, was es sonst noch für Namen gäbe. Am nächsten Abend kam das winzige Männchen wieder in ihre Kammer. Nun, Frau Königin, wie heiße ich? Heißt du vielleicht Kaspar oder Melchior? Nein, so heiße ich nicht. Heißt du vielleicht Balthasar? Nein. Martin? Nein. Jupiter? Nein. Zacharias? Nein, auch nicht. Und die Königin sagte weiter alle Namen, die sie wusste. Nein, du rätst es nicht. Ich komme morgen wieder. Du wirst meinen Namen nie erraten. Damit war das Männchen verschwunden. Am 2. Tag ließ die Königin überall in der Nachbarschaft nach Namen fragen. Und fragte selbst die Dienerschaft nach seltenen, seltsamen Namen, die vielleicht zu dem kleinen Männchen passen könnten. Pünktlich am Abend erschien es dann wieder. Guten Abend, Frau Königin. Wie heiße ich wohl? Heißt du vielleicht Schnürziputz? Nein. Nein. Rippenbiest? Nein. Nein. Spindelbeinchen? Immer noch schüttelst du mit dem Kopf. Sicher heißt du Hammelwade. Nein, daneben getroffen. Ich garantiere dir, dass du mir noch 100 Namen nennen kannst, ohne dass meiner dabei ist, Königin. Ich habe den seltsamsten Namen. Niemand weiß ihn, keiner wird ihn erraten. Ich habe noch Zeit. Kannst ruhig weiterraten. Und die Königin gab nicht auf. Sie nannte noch über 100 der seltensten Namen. Aber immer verneinte das Männlein. Nein, Frau Königin. Du rätst es nicht. Morgen komme ich wieder und hole mir dein Kind. Die Königin war verzweifelt und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wo nur der Bote so lange blieb. 2 Tage war er schon unterwegs. Endlich am Nachmittag des 3. Tages kam er zurück. Majestät, Frau Königin, in allen Städten und Dörfern habe ich keinen neuen oder seltsamen Namen finden können. Nicht einen einzigen. Aber als ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sah ich etwas ganz Seltsames. Ein winziges Haus. Und vor dem Haus brannte ein Feuer. Und um das Feuer sprang ein lächerliches, winziges Männchen mit einer roten Zipfelmütze, hüpfte auf einem Bein und jubelte: Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Da könnt ihr euch denken, wie froh und glücklich die Königin war, als sie den Namen hörte. Bald darauf ging die Tür einen Spalt auf, eine rote Zipfelmütze guckte hervor und das winzige Männlein schlüpfte herein. Guten Abend, schönste Königin. Heute hole ich dein Kind. Du hast es mir versprochen. Und 3 Tage habe ich dir Zeit gegeben, meinen Namen zu finden. Also, noch ist es Zeit, ja? Aber beim Namen rätst du ja sowieso nicht. Also bitte, rate. Heißt du vielleicht Hinz? Nein, so heiße ich nicht. Heißt du vielleicht Kunz? Nein, nein, so auch nicht. Ich sage ja, du redest es nicht. Na? So heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt. Das Männlein schrie vor Zorn und stieß mit dem rechten Fuß so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Weg war es, verschwunden und kam nie wieder.